Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass die Sahaba angefangen haben, nach Medina auszuwandern. من الذين هاجروا إلى المدينة كثير من الصحابة ولهم قصص مثل صهيب رضوان الله عليه صهيب الرومي فصهيب كان فقيرا وجاء مكة وعمل كان يعمل بصناعة السيوف فعمل وصار عنده من المال الكثير رزقه الله سبحانه وتعالى رزقا كثيرا فلما أراد أن يخرج حاصره بعض فتيان قريش وقالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون لك ذلك ما نتركك فقال لهم أعطيكم مالي كله أعطيكم مالي كله تتركوني أخرج فقال له نعم فقال لهم اذهبوا تعالوا معي فذهبوا إلى مكان أعطاهم ذهب وأعطاهم المال فتركوه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى يعني هذه التجارة الرابحة أعطى كل ما له من أجل أن يهاجر في الله سبحانه وتعالى نحن العكس نعطي كل مالنا حتى نهرب من أرض المسلمين ونأتي إلى أرض الكفار نسأل الله السلام بارك الله فيكم können die Brüder und Schwestern im Internet nicht hören wenn ihr nicht hören könnt das ist gut wenn ihr hört das ist besser wir haben erzählt dass die Sahaba angefangen haben von Mekka nach Medina auszuwandern und es gab schöne Geschichten in dieser Auswanderung. Unter anderem, es gibt sehr viele, aber unter anderem eine schöne Geschichte. Und zwar, das war mit Suhaib al-Rum. Suhaib war kein Mekkaner. Und der ist nach Mekka gekommen, der hat Schwerter hergestellt. Er war arm. Und er ist nach Mekka gekommen, er hat dort gearbeitet und er ist reich geworden. Und der hat den Islam angenommen und der wollte nach Medina auswandern. Aber natürlich am Anfang, die könnten nicht einfach nach Medina auswandern. Die Kuffar von Mekka haben das nicht zugelassen, weil die gewusst haben, diese Leute, die werden nach Medina und später werden sie stark und die werden sie vielleicht angreifen. Und dann haben sie das blockiert. Aber Suhaib wollte auswandern. Als er auswandern wollte, dann kamen eine Gruppe von Jugendlichen von Mekka. Da haben sie gesagt, komm, wohin? Der wollte nach Medina. Sie haben ihm gesagt, schau mal, du bist zu uns gekommen, du hast gar nichts gehabt. Du warst arm. Du hast nichts gehabt. Und jetzt bist du reich. Und du wirst jetzt nach Medina auswandern und du nimmst das ganze Vermögen mit dir noch. Das wirst du niemals schaffen bei uns. Der hat ihm gesagt, schaut mal, ich habe einen Deal mit euch. Haben sie gesagt, er sagt, ich gebe euch das Ganze, was ich habe. Das ganze Vermögen. Und ihr lasst mich auswandern. Dann haben sie gesagt, okay, abgemacht. Der Prophet sagte, sein Handel hat gewonnen. Das wird, sein Handel ist erfolgreich. Aber Yahya, radhuallahu alayhi, der hat das ganze Vermögen abgegeben und verlassen, dass er von Mekka nach Medina auswandert. Aber schaut mal die Lage heute bei uns. Wir verkaufen unsere Häuser und unsere Grundstücke und unsere Länder, damit wir die Muslime verlassen und wir kommen zu Nicht-Muslimen. Subhanallah. Aber das ist Barakallahu fikum, wenn die Maßstäbe sich ändern und wenn die Leute Doppelmoral und Doppelmaß haben. Normalerweise sollten wir alles abgeben, dass wir unter Muslimen leben. Aber das ist umgekehrt geworden. Viele Leute verkaufen ihre Häuser, verkaufen alles, damit sie nur hier kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Sahaba haben dann in Scharen, in Gruppen, einzeln Medina verlassen, Mekka verlassen und sie waren nach Medina ausgewandert. طبعا الصحابة بارك الله فيكم بدأوا يهاجرون جماعات ركبانا أفرادا إلى المدينة وبقي أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة قليل منهم ما كان يستطيع يهاجر فبقي وأبو بكر رضوان الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أهاجر فقال له النبي لا تعجل ابقى أبو بكر لعل الله يأذن لي قال له على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده أربعة أشهر استعدادا للهجرة أبو بكر من نفسه راح اشترى راحلتين صار يعلفهم ومستعد للهجرة لما رأت قريش هذا الأمر ائتمروا واجتمعوا في دار الندوة ماذا نفعل؟ اجتمعوا من قريش كلهم قالوا نحبسه إلى غير ذلك لهم رجل نجدي طبعا هذا الرجل النجدي ما كانوا يعرفوه فقال لهم لا ما تفعل هذا الأمر لأنكم لو حبستوه لكان ذلك يعني ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه فسيهجمون عليكم حتى يحررهمكم قالوا نخرجه قال لهم لا تخرجوه لأنه لو خرجتوه الناس ستتبعه سيهجم عليكم مرة ثانية فقال أبو جهل أنا عندي فكرة شوفوا فكرة الشيطان ما جابه هو قال كنا نلقى الناس نعلمهم والآن نلقى الناس فنتعلم منهم فالشيطان تعلم من أبو جهل عليه لعائن الله إلى يوم القيامة قال نأخذ من كل قبيلة فتى ونهجم على محمد صلى الله عليه وسلم ونقتله فقال الشيخ النجدي هذا اللي كان معهم قال القول ما قال هذه أحسن فكرة لأنه بده يضيع دمه كثيرهم يضيع وهم كذلك أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين انتبه شو هن قالوا منهم قال نحبسه منهم قال نخرجه والقول الأخير نقتله فالقرآن أتى بالثلاثة ولكن القتل في النصف وهذا من عظيم بديع القرآن هذا إعجاز للقرآن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بذلك طيب بارك الله فيكم أمن جزاك دي صحابة دي هابن أنجفنجن أوصفن دنخ مدينة ودي زين فينيجي جبليبن فينيجي جبليبن manche die könnten nicht auswandern deshalb sind sie geblieben und mit dem Propheten blieben Abu Bakr und seine Familie und Ali ibn Abi Talib alle anderen haben Mekka verlassen außer die Schwachen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr und Ali das hat einen Sinn Abu Bakr dann kam eines Tages zum Propheten der hat ihm gesagt oh Prophet ich habe mich vorbereitet ich will nach Medina auswandern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihm warte Abu Bakr langsam Vielleicht bald wird Allah subhanahu wa ta'ala auch mir Erlaubnis erteilen, dass ich auswandere. Abu Bakr hat das gehört. Der hat sofort zwei Reittiere gekauft und er hat angefangen, sie zu füttern. Weil er gedacht hat, es kann sein, dass es bald losgeht. Die Mekkaner haben das gesehen. Die Leute, die wandern alle nach Medina aus. Aber was können sie jetzt tun? Die Muslime werden stark und vielleicht werden sie die Mekkaner angreifen. Dann haben sie eine Versammlung gehabt. Alle haben sich versammelt. Alle haben sich versammelt und dann kamen sie. Was können wir mit ihm tun? Mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einer hat gesagt, am besten, wir fesseln den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir fesseln ihn und wir stecken ihn im Gefängnis. Dann kam ein alter Mann. Der hat ihnen gesagt, seid ihr verrückt? Wenn die Leute dann seine Gefährten das wissen, sie werden euch angreifen und sie werden sich opfern wegen ihm. Das ist eine schlechte Idee. Dann hat ein anderer gesagt, okay, wir vertreiben ihn von Mekka und wir lassen ihn. Der hat gesagt, bist du auch verrückt? Die Leute werden den Islam annehmen und er wird eine starke Gruppe haben und die werden euch nochmal angreifen. Abu Jahl sagte, ich habe eine Idee. Wir nehmen von jedem arabischen Stamm und von jeder Familie einen Mann. Einen Mann. Und die greifen alle den Propheten sallallahu alaihi wasallam und einer tötet ihn. Und dann sein Blut ist verteilt sozusagen auf dieses Spektrum von, wer hat ihn getötet? Wenn seine Familie sagt, dieser Stamm, sagen sie nein. Dieser Stamm, nein, dieser Stamm. Und seine Familie wird nicht gegen alle Araber kämpfen können. Dieser alte Mann, der dort war, der hat gesagt, richtig, das ist die Meinung. In dieser Zeit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart, dass er auswandern sollte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran erwähnt, in Surat al-Anfal. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سورة الأنفال بارك الله فيكم دي آية غيسك سورة الأنفال دي آية غيسك الأنفال أخت سورة أخت دي آية غيسك وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ تزود ديزة لويته Sie schmieden Pläne, dass sie dich vertreiben, töten oder dass sie dich festnehmen. Und sie schmieden Pläne, aber Allah subhanahu wa ta'ala schmiedet auch Pläne. Und natürlich der Sieg ist für Allah subhanahu wa ta'ala und die Gläubigen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er davon hörte, der ist sofort zu Abu Bakr radhiyallahu anhu gegangen und er hat ihm gesagt, dass sie auswandern werden. قالت عائشة radhiyallahu anha: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة وقت الظهيرة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتي فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عادة بيت أبو بكر مرتين في اليوم. هذه المرة أتى في ساعة لم يكن يأتي فيها متقنعا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخرج من عندك. وكانت عائشة موجودة. فقال لهم أهلك؟ قال أخرجهم. فإنه قد أذن لي بالخروج في الخروج. فبكى أبو بكر فرحا قالت لم أجد أبي يبكي مثل هذا البكاء من الفرح سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابقى على رسلك فأبو بكر كان قد اشترى راحلته قال له هذا قال له بالثمن النبي صلى الله عليه وسلم أدفع لك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يهاجر على نفقته فاستأجر عبد الله بن أريقت حتى يكون دليلا لهما في الهجرة وصارت أسماء وعائشة تجهزان الطعام ف فأسماء رضي الله عليها ما وجدت شيء تربط فيه جراب الأكل، فماذا فعلت؟ وعاء من الجلد هو، فقطعت نطاقها نصفين، فلذلك سميت ذات النطاقين، ذات النطاقين. فربطت فم الجراب بنصفه وانتطقت بالآخر. وعلي رضوان الله عليه بقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، كانت الهجرة أولا إلى غار ثور، إلى غار ثور. بارك الله فيكم. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat das Haus von Abu Bakr zweimal besucht am Tag. Aber eines Tages kam in Mittagszeit. Normalerweise kam nicht in dieser Zeit zu Abu Bakr. Und kam und hat sich so verhüllt, sallallahu alaihi wasallam, damit keiner ihn kennt. Kam und hat gesagt, lass alle Leute raus. Hat gesagt, Aisha ist doch deine Frau. Hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir erlaubt, dass ich auswandere. Abu Bakr hat vor Freude geweint. Geweint, Abu Bakr. Aisha sagte, ich hab niemanden so gesehen, dass er so geweint hat vor Freude wie Abu Bakr. Natürlich vor Freude soll er weinen auch. Der wird mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auswandern. Was von einer Ehre für Abu Bakr radhiyallahu anhu. Das kommt im Koran vor, diese Geschichte. Dann hat Abu Bakr ihm gesagt, oh Prophet, das sind die zwei Reittiere. Der Prophet sagte, ich nehme aber mit Geld. Warum? Die Gelehrten sagen, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf seine eigenen Kosten auswandert. Dann haben sie Abdullah ibn Uraiqat als Führer bezahlt und Aisha und Hafs, Aisha und Asma radhiyallahu anhunna haben angefangen, das Essen in Lederbeuteln oder in Ledertaschen zusammenzupacken. Und sie haben kein Band, damit sie die Öffnung richtig zuschließen. Was hat Asma gemacht? Asma radhiyallahu anha, die hat etwas, was sie an ihren, wie Gürtel, ja? Sie hat das an ihren Bauch gehabt. Dann hat sie das zwei Teile gemacht. Ein Teil hat sie diesen Beutel zugeschlossen, zugebunden, und das andere hat sie das natürlich für ihr Kleid genommen, dass sie das zusammenbindet. Und von hier heißt sie Zat an-Nitaqin. Zat an-Nitaqin, mit den zwei Gürteln sozusagen. Ali ibn Abi Talib ist geblieben zu Hause vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, damit er den Leuten ihre Amanat, was sie dem Propheten Muhammad zusammen anvertraut haben, damit Ali radhiyallahu alayhi ihn das gibt. Alaykum salam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam natürlich hat angefangen oder ist ausgebrochen auf dem Weg von Al-Hijra, und das ging am Anfang zu Ghar Thawr. Das ging am Anfang zu Ghar Thawr. بارك الله فيكم. ذهبوا إلى غار ثور وتزودا بالزاد والماء ليلا، فسارا نحو الشمال وذهبا إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور. وقال أهل العلم أنه كان في ربيع الأول أو في أواخر صفر، يعني الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى البيت قبل ما يخرج من مكة ويقول والله إنك لا أحب أرض الله إلي، وإنك لا أحب أرض الله إلا الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعني أنت أحب الأرض إلي ولكن أخرجوني منك، ماذا أفعل؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وفي هذا درس للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أطهر بقعة من الأرض وأحب بقعة تركها في سبيل الله سبحانه وتعالى، تركها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف بالآخرين؟ يوم يقول لك لا ولا تترك وإلى غير ذلك. بارك الله فيك. فأبو بكر كان في الطريق مرة أمام النبي، مرة عن يمينه، مرة عن يساره، مرة وراءه يخاف. ووصل الغار وبقي هناك. وقبل ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار قال أبو بكر وقف، أول شيء أنا أدخل الغار أستبرئه. فدخل ونام النبي صلى الله عليه وسلم على قدم أبي بكر. وكان النبي وكان أبو بكر رضي الله عليه يأخذ من ثوبه ويسد فم الأجحار الجحر يعني حتى ما يخرج شيء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت في جحر من الجحور هذه كان في حية، كان هناك حية فلدغت النبي صلى الله عليه وعلى عفوا فلغت أبا بكر رضوان الله عليه. وأبو بكر طبعا من كثرة الألم كانت تسقط دموعه ولكن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لدغته فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله على رجله فشفاه الله. بارك الله فيكم. The Prophet محمد صلى الله عليه وسلم مت أبو بكر mit Abdullah ibn Urayqat. Sie sind erstmal in Richtung Norden und dann nach Süden zu einer Berghöhle, das heißt Ghar Thawr, Berghöhle von Thawr. Und sie sind dort geblieben und das war Rabi' al-Awwal. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen hat, der hat Al-Kaaba angeschaut und er hat Mekka angeschaut und er hat gesagt, bei Allah, du bist das geliebteste Land für mich. Ich liebe dich am meisten. Und Allah liebt dich am meisten. Wenn deine Leute mich nicht von dir vertrieben haben, hätte ich niemals dich verlassen. Das ist eine Lektion für uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Mekka am meisten gemocht. Aber trotzdem hat er Mekka verlassen. Das reinigste Land und das beliebteste Land für den Propheten verlassen, weil er für Allah auswandert wegen der Religion. Das sollte eine Lektion für uns sein. Das machen wir im Islam. Nicht, dass man sagt, ja, das ist mein Land, ich bleibe, egal was passiert. Nein. Unsere Religion, dein Land ist, wo du deine Religion praktizieren kannst am besten. Und du kannst das beste Land verlassen, wegen deiner Religion. Nicht wegen Vermögen, Frauen und, sondern wegen der Religion. Auf dem Weg, Abu Bakr, einmal ist er auf der rechten Seite, einmal auf der linken Seite, einmal vorne, einmal hinten, der guckt rechts und links und er hat Angst um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der will ihn verteidigen. Dann waren sie in dieser Berghöhle. Abu Bakr sagte ihm, nein, stopp, ich gehe erstmal rein, ich gucke mal, wenn was ist, dann kommst du rein. Die haben das, Abu Bakr ging rein, der hat geguckt, das war alles. Und Abu Bakr nimmt von seinen Klamotten und er tut, es gibt so Löcher im Boden. Der tut hier ein bisschen von Klamotten, ein bisschen hier. Der hat Angst. In einem Loch, eine Schlange, eine kleine Schlange, hat Abu Bakr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geschlafen. Dann ist er wach geworden und er sieht Abu Bakr, der weint vor Schmerzen. Und er sagt ihm nicht. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen. Dann hat er Speichel auf seine Hand getan und dann auf den Biss getan. Und Abu Bakr war dann gesund, als ob er nicht gebissen worden ist von einer Schlange. Das ist, barakallahu fikum, natürlich Abu Bakr. Ali ibn Abi Talib in Mekka ist geblieben, damit er den Leuten das anvertraute, damit er das ihnen zurückgibt, was sie von Geld waren. Propheten. Wir haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Treue und Getreue für die Mekkaner. Die haben bei ihm Geld gelassen, die haben bei ihm Gold gelassen, weil sie gewusst haben, der ist treu. Ali ibn Abi Talib sollte den Leuten das zurückgeben. Die Leute kamen, atal takhal al-shubban, ma fi shi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khatkhara, janna junun Quraysh, wa qalu mit, mia min al-ibl, lidhalika alladhi yati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaj an-nas, fi athar al-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi ghar Thawr. Die Mekkaner haben früh gewusst, weil sie ihn töten wollen, aber sie haben das nicht geschafft. Dann haben sie gewusst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war schon weg. Wo ist Muhammad? Wir haben Ali gefunden, nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wo ist er? Ich weiß nicht. Dann haben sie sich versammelt, 100 Kamele. Wenn du so heute sagst zum Beispiel, 100 Mercedes letzter Modell, für denjenigen, der den Propheten holt. Und die Reiter haben sich vorbereitet dann. Und die sind in jede Richtung dann geritten, damit sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam holen. Und dann stoppen wir hier inshallah. Und das nächste Mal inshallah machen wir zu Ende. Und dann haben wir den ersten Teil von der Auswanderung von unserem Propheten oder von Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende. Sanaqafuna barakallahu fikum. والمرة القادمة سنتكلم على بقية الذي جرى في الهجرة وبذلك ننتهي من القسم الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرحلة مكة إلى هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ويجعل هذا في ميزان حسناتنا ويثقل به الموازين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بارك الله فيكم. Das nächste Mal dann reden wir drüber. Morgen machen wir noch Unterricht, aber morgen machen wir Talbis Iblis weiter und Sonntag auch machen wir von Talbis Iblis bi'idhni ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam istima kathira. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala und seine Barmherzigkeit, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und nicht vergessen, heute sagt man ein spezielles Gebet oder überhaupt in diesen letzten 10 Tagen vor Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu anna. Das sagt man viel. Weil Aisha, radhiyallahu anha, sagte, wenn ich Laylatul Qadr treffe, was soll ich sagen? Er hat gesagt, Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سوزر في من زاغن والله تعالى على وعلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك